Die Luft vibriert ein sanfter Klang. Jetzt zaubert zieht uns in den Bann. Die Nacht umarmt uns wie ein Traum. Und neu beginnen wir im Raum. Kein Plan mehr, doch das ist okay. Die Sterne zeigen einen neuen Weg. Die Welt dreht sich, du bist bereit. Alles, was du brauchst, ist jetzt und hier. Alles, was du brauchst, ist da. Die Freiheit ruft ganz wunderbar. Lass los und tanz. Dich bricht. Ein Tropfen Regen küsst dein Gesicht. Die Zweifel schwimmen Stück für Stück. Die Wolken flüstern, du bist frei. Ein Atemzug, das Herz ist neu. Alles, was du brauchst, ist da. Die Freiheit ruft ganz wunderbar. Lass los und tanz im warmen Licht. Kein Ziel, nur Leben, das dich bricht. Kein Kompass, keine Richtung mehr, doch in dir leuchtet ein großes Meer. Tragen dich weit hinaus. Das Leben tanzt und singt zu Haus. Alles, was du brauchst, ist da. Die Freiheit ruft ganz wunderbar. Lass los und tanz im warmen Licht. Kein Ziel, nur Leben, das dich bricht. Ein großes Meer, die Wellen tragen dich weit hinaus. Das Leben tanzt und singt zu Haus. Das Leben.